Zum Marktansatz ist den Gründungstag der DVJK besuchten die führenden Kader der Partei des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-so und Choi Ryong-hae, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Leitungsorgans der Partei und Abgeordneten der obersten Volksversammlung in der Stadt Pyongyang, die Mitarbeiter der Partei, Militär- und Marktorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen am 9. September den Sonnenpalast Gumsu-san und erwiesen den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung. An beiden Seiten der Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il standen die Parteifahnen und Republikflaggen und war die Ehrenformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee sowie der Roten Arbeiter- und Bauernwehr angetreten. Vor den Statuen der beiden Staatsführer wurde im Namen des Marschalls Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Blumenkorb niedergelegt. Hingestellt wurden auch ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des Hetka der Partei der Arbeit Koreas, der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK sowie ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des Präsidiums der Obersten Volksversammlung und des Ministerkabinetts der DVJK.